Kundgabe 5082. Empfangen durch Bertha Dudder am 10.03.1951. Mitarbeiter an dem Erlösungswerk Christi. Gehet hin und lehret. Was ihr tut für mich und mein Reich, ist immer ein Beteiligen am Erlösungswerk Christi. Es ist ein Fortsetzen dessen, was der Mensch, Jesus, auf Erden begonnen hat. Es ist ein Verbreiten des Evangeliums in seinem Auftrag und ein Hinführen zu ihm, dem göttlichen Erlöser selbst, und somit ein Rückführen zu mir, dem Ausgang alles Geschaffenen. Diese Beteiligung an dem Erlösungswerk ist so wichtig und so überaus segensreich, weil ein direktes Einwirken auf die Menschen von oben unmöglich geworden ist, also Mittler benötigt werden, die mit dem geistigen Reich in Verbindung stehen, wie sie aber auch mit den Menschen auf Erden Verbindung haben und so das Geistesgut von oben ihnen zuführen können, das Evangelium verbreiten. Dies ist die Aufgabe derer, die mir dienen wollen, die sich mir als Mithelfer zur Verfügung stellen und die ich daher mit dem Auftrag in die Welt hinaussende. Gehet hin und lehret alle Völker. Das heißt, redet, wo euch Gelegenheit geboten ist. Gebet Kunde von mir und meinem direkten Wirken an euch allen, die ich euch in den Weg führe. Nehmet die Arbeit ernst, denn es ist nicht mehr lange Zeit. Und ich selbst will euch die Wege ebnen, auf dass eure Arbeit nicht gehindert werde, auf dass ihr selbst stets die Möglichkeit habt, in meinem Auftrag zum Segen der Mitmenschen tätig zu sein. Noch ist es nur Vorarbeit, die ihr leisten könnet, denn die Stunde eures öffentlichen Wirkens ist noch nicht gekommen. Doch auch diese Vorarbeit sollet ihr gewissenhaft und eifrig ausführen, und immer sollet ihr wollen, dann werdet ihr auch Kraft und Gelegenheit haben, für mich tätig zu sein. Denn viele Menschen hungern und darben und lechzen nach Seelennahrung, und ich selbst lenke alle Fäden und leite denen das Brot des Himmels zu, die danach verlangen. Ich gebe reichlich. Darum trachtet auch ihr danach, die köstliche Gabe auszuteilen denen, die sich nicht an mich selbst wenden und durch euch daher bedacht werden müssen, wenn ich sie nicht untergehen lassen will. Es ist dies die erlösende Tätigkeit, die euch gleichsam zu Mitarbeitern Jesu macht, zu seinen Nachfolgern und seinen Helfern, denn unzählige Seelen sind in großer Not. Was ihr tut, um mein Wort zu verbreiten, wird gesegnet sein von mir und euch reichsten Lohn eintragen, wenngleich es euch nicht irdisch ersichtlich ist. Ihr müsstet euch gleichsam als meine Knechte fühlen, die nur den Willen des Herrn ausführen. Meinen Willen aber werdet ihr im Herzen spüren. Und wozu euch das Herz drängt, das führet auch unverzüglich aus. Denn es ist meine Stimme, die zu euch spricht, die euch antreibt zur Arbeit für mich und mein Reich. Fürchtet nicht irdische Not oder irdische Benachteiligung, sondern vertrauet immer darauf, dass ich alle eure Sorgen kenne und sie behebe zur rechten Zeit. Wer für mich arbeitet, ist in sicherster Versorgung, nur darum nicht offensichtlich, damit die Arbeit für mich nicht im Zwang, sondern aus freiem Willen geleistet wird, soll sie von Erfolg sein für die Ewigkeit. Denn wer Lohn erheischet, ist nicht tauglich für ein Erlösungswerk, das nur tiefe Liebe zu mir und zum Mitmenschen benötigt, wenn es Wirkung haben soll. Es bleibt euch nicht mehr viel Zeit, darum soll immer eifriger mein Wille erfüllt werden, der immer ist und sein wird, das Evangelium hinauszutragen in die Welt, die Unwissenden zu belehren und die Irrenden aufzuklären. Denn nur die Wahrheit wirkt sich erlösend aus, und darum soll die Wahrheit verbreitet werden, die ich von oben euch Menschen zuführe, weil ich euch liebe und euch erlösen will aus der Knechtschaft der Finsternis. Amen.